Ich fahre mit meiner großen Schwester in ihrem Auto zur Videothek. Das ist aus zwei Gründen aufregend, denn zum einen sehe ich sie nicht mehr so oft, seit sie ausgezogen ist. Bei jedem Besuch hat sie eine andere Haarfarbe und stellt meinen Eltern einen neuen Freund vor. Sie ist groß und cool und ich will groß und cool sein. Aufgeregt bin ich aber noch viel mehr, weil die Videothek ein magischer Ort ist, ein Tor zu anderen Welten. Ich habe einen Mitgliedsausweis und deshalb von der Videothek zum Geburtstag einen Gutschein für eine kostenlose Ausleihe bekommen. Das soll meine Eintrittskarte in den Tempel des Todes sein. Indiana Jones ist für mich der größte und dieses Abenteuer ist das einzige, das ich noch nicht kenne, denn es ist erst ab 16. Meine Schwester soll mich also begleiten, damit mir der Tempel des Todes ausgeliehen wird. In der Videothek findet sie aber einen völlig anderen Film, den sie begeistert aus dem Regal zieht. Wayne's World. Das sagt mir gar nichts und interessiert mich auch nicht. Sie kann mich trotzdem leicht dazu überreden, mich gegen Indiana Jones zu entscheiden. Schließlich will ich groß und cool sein. Wieder am Steuer ihres Autos sitzend, erklärt meine Schwester mir, dass man Wayne's World einfach gesehen haben müsse, allein schon, weil darin Bohemian Rhapsody vorkomme. Sie legt ihre Queen Greatest Hits in den CD-Player und fängt an, während der Fahrt zu diesem Lied abzugehen. Sie singt laut mit und schüttelt ihre langen Haare. Ich fühle mich groß und cool, denn es war ja mein Gutschein, der es meiner Schwester ermöglicht, diesen Film zu sehen, auf den sie sich so freut. Auch ich schüttle meinen Kopf zur Musik und tu so, als könne ich mitsingen. Aber ich verstehe vom Text nur ein einziges Wort. Bei dem lege ich mich aber so richtig ins Zeug. Mama! Als sie vor unserem Elternhaus anhält, sagt meine Schwester, dass ich aussteigen soll und in mein Bett scheißen. Ich halte meine Tränen zurück, bis ich in meinem Zimmer auf dem Teppichboden zusammensinke.